musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du und deine Frau, ihr seid ein wunderschönes Paar. Ihr wiederholt sogar euer Ja-Wort jedes Jahr. Ihr habt jetzt zwei Kinder, du verdienst gutes Geld. Du hast eine Frau, die dich liebt und für immer zu dir hält. Du vertraust ihr, sie vertraut dir. Sowas gibt's nicht alle Tage, mein Freund, glaub mir. Du kannst dir alles sagen, sie hört dir immer zu. In ihrem Kopf bist immer du, ihr kriegt jetzt noch ein Kind dazu. Ihr seid so glücklich, doch irgendwas bedrückt dich. Du lässt es dir nicht anmerken, doch sie wird dir zu üppig. Du findest sie nicht attraktiv, wenn ihr Bauch wächst. Deshalb gehst du heute raus, denn du brauchst Sex. Du rufst die Jungs an, ihr geht mal wieder auf die Piste. Zu dieser Überparty, Sido schreibt dich auf die Liste. Du fackelst gar nicht lange, du sprichst die Frauen an und nimmst den Ring ab, damit man dir leichter glauben kann. Eine beißt an, sie geht gleich ran. Bei deinem Ständer hilft nicht mal der Eismann. Mir ist egal, was du jetzt tust, ich kann das nicht entscheiden. Steck ihn rein, nein, lass es bleiben, ich mein, du musst auf dein Herz. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du hast die ganze Welt, denn du hast gar nichts. Jeder in der Schule lacht dich aus, weil du arm bist. Alle tragen echte Nikes, du nur die aus Polen. Du hast keine Freunde, in der Schule sitzt du wie auf Kohlen. Du willst nur nach Hause, denn Mama geht's schlecht. Sie sitzt alleine und weinend vor ihrem AIDS-Test. Soll das die Strafe sein für diese harte Zeit? Sie musste auf der Straße sein. Warum? Sie musste Geld verdienen. Und du fängst an zu beten, du fängst an mit Gott zu reden. Du fängst an mit Vollstopfen bis zum Rand und Kotzen gehen. Dann eines Tages triffst du einen Mann im Park, der dir braunes Pulver in die Hand drückt für 20 Mark. Und du weißt, es kann dich fliegen lassen. Doch es kann auch Leben ruinieren und Menschen zu Tieren machen. Mir ist egal, was du jetzt tust, ich kann das nicht entscheiden. Spritz es rein, nein, lass es bleiben, ich mein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Du musst auf dein Herz hören. Manchmal kommst du an den Punkt, an dem es nicht weitergeht. Du willst zwar nach links gehen, doch rechts ist noch ein zweiter Weg. Aha. Wo du jetzt am besten lang gehen sollst, kann keiner wissen. Du musst auf dein Herz hören, das ist besser für dein Gewissen. Jeder Mensch macht Fehler, auch der Typ von nebenan. Wichtig ist nur, ob man mit den Fehlern leben kann. Du kannst nicht immer nur die richtige Entscheidung treffen. Manche deiner Entschlüsse können dir die Beine brechen. Ich will nicht sagen, dass dein Herz immer perfekt entscheidet, sondern zwischen allen anderen ist es die beste Meinung. Es ist so einfach, du brauchst nicht mehr wählen. Lass dir von keinem irgendwas erzählen. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Auch wenn du's willst, da misch ich mich nicht ein. Wie du es machst, wird es schon richtig sein. Du musst auf dein Herz hören. Hör, wie es schlägt, wie es fleht, wie es schreit. Hör, wie es lebt, wie es lacht, wie es weint. Wenn du es willst, wird es für dich entscheiden. Auch wenn du es irgendwann bereust, es wird schon richtig sein.